Schillers Briefwechsel mit Kerner, Teil 3, Rudolstadt, 13. Oktober 1789. Deine Akten will ich von Jena aus an Vogt schicken, aber von deinen Forderungen sage ich ihm noch nichts. In deinem letzten Briefe scheinst du mir über die Weimarsche Angelegenheit doch zu sehr abgekühlt zu sein. Ob ich gleich gestehe, dass mir die Lebhaftigkeit abgeht, womit ich sie sonst betrieben hätte, denn ich sehe für mich nicht viel Gewinn dabei voraus, weil ich die Hoffnung aufgebe, einen Plan zu meiner künftigen Existenz in Jena ausführen zu können, so sehe ich dich doch gegen Dresden betrachtet, in Weimar um vieles gebessert. Der beste Teil deines Wesens kann bei dem Tausche gewinnen. Dies kann ich mir nicht ausreden. Willst du meinem Rate folgen, so lasse die Sache in der Stille ihren Gang gehen, ohne sie zu lebhaft zu betreiben und ohne sie ganz zu suspendieren. Mein Schicksal entscheidet sich binnen eines Jahres gewiss, und unser Plan von Vereinigung darf kein Traum gewesen sein. Das, was wir uns in Dresden waren, war ein zu wirkliches Gut, und unser Geist hat sich zu wohl dabei befunden, um sich so leicht von der Hoffnung zu trennen, dass es wieder so werden könne und noch besser. Wir werden größere Forderungen aneinander machen, aber wir werden auch imstande sein, größere zu erfüllen. Ich mag es mir nicht denken, dass wir uns in reiferen Jahren weniger nahe stehen sollten als in früheren. In jeder Lage würde ich dich suchen, und auch du würdest mich nicht minder finden. Wieland mahnt mich jetzt stark um Beiträge zu dem neuen Merkur, und er will schon für das Jännerstück etwas von mir. Finde ich Zeit und Stimmung, so setze ich den Brief an dich auf, wovon wir gesprochen haben. Aber noch sehe ich nicht, wie ich es möglich mache, die Abhandlung zu dem ersten und zweiten Bande der Memoir liegt mir sehr auf dem Halse. Der erste Band wird binnen 14 Tagen gedruckt sein, aber zum zweiten habe ich noch nichts vorrätig, die Übersetzung selbst ausgenommen, die ein anderer besorgt. Von Jena aus will ich dir meine Antrittsrede vom vorigen Sommer schicken. Du musst mir deine Meinung davon sagen. Ich betrachte sie als ein Instrument zu besserer Versorgung, denn sie muss einen Begriff von dem erwecken, was ich als Professor der Geschichte leisten kann. So wie du sie lesen wirst, habe ich sie freilich nicht gehalten. Ich glaubte, dem Publikum etwas mehr Ausgearbeitetes schuldig zu sein, als einem Haufen unreifer Studenten. Was ich neulich von historischem Stil dir schrieb, scheinst du unrecht verstanden zu haben, oder du hast nicht alles zusammengenommen. Das Interesse, welches die Geschichte des Peloponnesischen Krieges für die Griechen hatte, muss man jeder neueren Geschichte, die man für die neueren schreibt, zu geben suchen. Das eben ist die Aufgabe für das Genie, dass man seine Materialien so wählt und stellt, dass sie des Schmuckes nicht brauchen, um zu interessieren. Wir Neueren haben ein Interesse in unserer Gewalt, das kein Grieche und kein Römer gekannt hat und dem das vaterländische Interesse bei weitem nicht beikommt. Das letzte ist überhaupt nur für unreife Nationen wichtig, für die Jugend der Welt. Ein ganz anderes Interesse ist es, jede merkwürdige Begebenheit, die mit Menschen vorging, dem Menschen wichtig darzustellen. Es ist ein armseliges, kleinliches Ideal, für eine Nation zu schreiben. Einem philosophischen Geiste ist diese Grenze durchaus unerträglich. Dieser kann bei einer so wandelbaren, zufälligen und willkürlichen Form der Menschheit bei einem Fragmente und was ist die wichtigste Nation anders, nicht stille stehen. Er kann sich nicht weiter dafür erwärmen, als soweit ihm diese Nation oder Nationalbegebenheit als Bedingung für den Fortschritt der Gattung wichtig ist. Ist eine Geschichte von welcher Nation und Zeit sie auch sei, dieser Anwendung fähig, kann sie an die Gattung angeschlossen werden. So hat sie alle Requisite, unter der Hand des Philosophen interessant zu werden, und dieses Interesse kann jeder Verzierung entbehren. Von der Frau von Stein habe ich eine Bitte an Dorschen. Sie wünscht, mein Porträt zu kopieren und ersucht Dorschen, es ihr zu schicken. Ich stehe dafür, dass sie es nicht lange behält und es auch gut in Acht nimmt. Sie ist glücklich im Kopieren und wird es treffen, sonst würde ich Dorschen selbst davon abraten, es ihr zu schicken. Will mir Dorschen die Zeichnung anvertrauen, so will ich sie richtig besorgen, sonst aber will ich der Stein sagen, dass sie sie selbst darum ersuchen mag. Ich mische mich nicht in die Sache. Lebe wohl und grüße Minna und Dorschen. In 5 Tagen reise ich wieder nach Jena und spanne mich wieder ein. Von dort aus mehr. S.